Die Veranstaltungen für die konsequente Durchsetzung der programmatischen Aufgaben aus der Neujahrsansprache 2017 von Kim Jong-un fanden in den Einheiten der Wissenschaft und Technik sowie der wichtigen Industriezweige wie in der Staatlichen Akademie der Wissenschaften und im Vereinigten Eisenhüttenwerk Hwanghae statt. Dabei gab es Referate und Reden. Die Referenten und Redner auf den Veranstaltungen hoben hervor, die Neujahrsansprache von Kim Jong-un sei ein Banner des Kampfes dafür, den außerordentlich gestiegenen revolutionären Elan der ganzen Armee und des gesamten Volkes weiter zu entfalten und bei der Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der PDRK einen epochalen Fortschritt zu erzielen. Sie fassten dann den festen Entschluss, unter dem Banner der Priorität der selbstständigen Entwicklung auf die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung die gesamte Kraft zu konzentrieren, in diesem bedeutsamen Jahr einen weiteren Sieg zu erdingen und die Blütezeit der Revolution zu einer großen gedeihenden Zeit fortzusetzen.